Modul 5. Berufliche Orientierung. Bewerbung. Alltägliche Situationen. Aufgabe 3. Hi Axel, Mehmet hier. Wollt mal wieder nach dir hören. Hallo Mehmet, das ist schön. Wie geht's denn so? Ach, so lala. Bekomme gerade die Krise. Was ist denn los? Erzähl mal. Naja, also, mein Job nervt mich. Du weißt ja, die Dönerbude von meinem Onkel. Ich will einfach nicht mehr. Aber du warst doch bisher ganz zufrieden mit deinem Job. Was ist denn passiert? Ja, eine Zeit lang war es okay. Das Geld war auch erstmal in Ordnung. Der Laden läuft ja gut. Aber sieh mal, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich doch Wirtschaftswissenschaften studiert und parallel dazu 3 Jahre in dem Klamottenladen meines Cousins gearbeitet. Dann in Deutschland? Ich musste erst die Sprache lernen und dann habe ich keinen Job in meinem Bereich gefunden. Da kam der Dönerladen gerade richtig. Hat auch eine Weile Spaß gemacht. Doch jetzt die unregelmäßigen Arbeitszeiten, den ganzen Tag im Öldunst, spät nach Hause. Aische fängt auch langsam an zu meckern. Und ich will nicht mein ganzes Leben mit allem fragen müssen. Ist das zu viel verlangt? Nee, ich verstehe, dass du da raus willst. Hast du denn Ideen? Weißt du schon, was du machen möchtest? Noch nicht genau, aber am liebsten irgendeine Bürotätigkeit. Ich denke, das solltest du dir etwas genauer überlegen. Was sind denn so deine Interessen? Außer Aische, meine ich. Also, im Dönergrill hat es mir schon Spaß gemacht, mit den Kunden zu sprechen. Kontakt ist mir wichtig. Mit Computern kenne ich mich etwas aus. Die gängigen Programme halt. Ich könnte mir vorstellen, in irgendeiner Firma im Verkauf oder im Kundendienst zu arbeiten. Gut, ein paar Erfahrungen im Verkauf, mit Kunden und mit Kleidung hast du ja jetzt. Welche formalen Qualifikationen hast du denn außer deinem Studium? Ist das hier in Deutschland eigentlich als Ausbildung anerkannt? Das weiß ich nicht. Darum habe ich mich bisher nicht gekümmert. Mein Schulabschluss, der gilt hier wohl auch als Abitur. Dann habe ich ein Deutsch B1-Zertifikat. Den PKW-Führerschein habe ich direkt als erstes in Deutschland gemacht. Dann habe ich noch ein paar Nachweise über Computerkurse. Das ist doch schon was. Ich hätte ein paar Ideen, wie du weiter vorgehen könntest.